aus der Gesa, aber kein Stück geläutert. Aha! Hol doch die Polizei. Ey, und übrigens, das Mikrofon hier ist geklaut. Wenn du so aufwächst wie ich, läuft nicht nur hier und da was schief. Keiner sieht mich, ich bin nur ein armer Typ, ein Parasit. Deshalb pass besser gut drauf auf, wenn du dein Fahrrad liebst. Ich nehme es und verkauf es und kauf ein Ticket ins Paradies. Du kannst mich nicht beeindrucken mit so einem blauen Licht. Grüne Mützen, Sonnenschützen, Freund und Helfer glaub ich nicht. Ich weiß nicht wohin und wer da hat ein ganzes Haus für sich. Gibt es in der Zukunft sowas auch für mich? Glaub ich nicht. Ich kletter auf sein Dach und steig ein. Jetzt gibt's Hummer. Ich mach das alles nicht aus Neid, nein, das macht der Hunger. Ich mach das, weil alles um mich rum am zerbersten ist. Erst helfen sie mir nicht und dann beschweren sie sich. Egal. Hol doch die Polizei. Ein, zwei, Polizei. Bevor sie hier erscheinen werden, ist die Action schon vorbei. Hol doch die Polizei. Ich fühl mich sowieso nicht frei. Hol doch die Polizei. Ein, zwei, Polizei. Bevor sie hier erscheinen werden, ist die Action schon vorbei. Hol doch die Polizei. Polizei. Sollen sie mich doch einsperren? Ich fühl mich sowieso nicht frei. Ich will niemandem was Böses, aber manchmal geht's nicht anders. Wenn ich dich dann wirklich anmache, nur weil mein Leben krank macht, kann ich nichts dafür, oder doch? Ey, komm mal rüber, du Opfer. Schock, wa? Jeder wird ein Psycho am Block, aber mindestens zum Kleinkriminellen. Passt du nicht auf, dann hörst du plötzlich nur noch rein in die Zellen. Das ist bitter, dann doch lieber Straße statt Gitter. Auch wenn's hier dreckig ist und stinkt wie ein getragener Schlipper. Eigentlich will ich keine krummen Dinge an der Kasse drehen. Leider hat mein hungriger Magen aber was dagegen. Er hat Bock auf Waffe heben, Geld einsacken und abzecken. Wären die Bullen schnell genug, dann könnten sie meinen Sack noch lecken. Hol doch die Polizei. Ein, zwei, Polizei.